Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateurradioclubs e.V. Wir senden unser Hauptprogramm sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf den drei fröhlichen Kurzwellen 6070, 6055 und 9670 kHz für europäische Zielgebiete. Schalten Sie ein und prüfen Sie die besten Empfangsfrequenz für Ihren Standort. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang. Hallo und herzlich willkommen, liebe Technikfreunde. Radio DARC begrüßt Sie wieder mit dem spannenden Magazin rund um die Funktechnik. Heute ist es die Ausgabe Nummer 452. Ich bin Cody Farren und ich darf Sie durch die kommende Sendestunde führen. In diesem Jahr begehen wir ein ganz besonderes Jubiläum. Der Rundfunk wird 100 Jahre alt. Am 29. Oktober des Jahres 1923 startete in Berlin die erste regelmäßige Aussendung von Radiosendungen. Aus diesem Anlass werden Sie heute einen weiteren Beitrag dazu hören. Es geht speziell um die Mittelwellensendetechnik. Unser Musikspezialist Bernie Delta Lima 6 X-Ray Bravo aus Hamburg hat mal wieder einen absoluten Super-Oldie aus seiner riesigen Vinylplattensammlung ausgegraben. Unser erster Track wurde von Mick Jagger im Jahre 1966 komponiert und war sagenhafte 17 Wochen lang auf Platz 1 der englischen Hitparade platziert. Einfach nur ein super geiler Titel. Und nun ab damit auf die Kurzwellensender. Wecken wir jetzt Erinnerungen an die gute alte Piratensenderzeit mit Chris Farlow und Baby Baby, You're Out of Time. Going on, you've been away for far too long. You can't come back, I think you are still mine. You're out of touch, my baby, my old-fashioned baby. I say, baby, baby, baby, you're out of time. Well, baby, baby. Giving up your social world, you can't come back, be the first in line. Oh yeah, you're obsolete, my baby, my poor unfaithful baby. I said, baby. You're News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein. Heute mit diesen Themen. Amateurfunk zu Gast in der Sendung mit der Maus. Neuer LoRa-Distanzrekord über 1336 Kilometer aufgestellt. TV-Tipp, ZDF berichtet über den Amateurfunk und letzter Online-Aufsteigerkurs des Distrikts Ruhrgebiet. Wer macht das nicht gerne? Türen öffnen, die sonst verschlossen sind, um etwas Unbekanntes zu entdecken? Genau diese Möglichkeit bot der Aktionstag Türen auf mit der Maus am vergangenen Dienstag, dem 3. Oktober. So nahm auch wieder das Amateurfunkzentrum in Baunatal von 10 bis 15 Uhr am bundesweiten Aktionstag mit der Maus des Westdeutschen Rundfunks teil. Unter dem diesjährigen Motto »Wertvolle Schätze« gab es spannende Einblicke in den Amateurfunk. Dabei gab es wahrlich so manchen Schatz zu entdecken, wie die Funkstation im weithin sichtbaren runden Turm und auch Mitmachaktionen, zum Beispiel Löten. Ebenso erfreute sich eine Aktion im Deutschen Museum in München regen Zuspruchs. Auch hier konnten Kinder und Jugendliche zusammen mit der Maus wertvolle Schätze rund um die Funktechnik erleben. Etwa mit einem Peilempfänger versteckte Sender aufspüren, eine Morsetaste selber zusammenbauen und eine Funkschnitzeljagd durchführen. Die Sendung mit der Maus ist seit Jahrzehnten eine bei Jung und Alt beliebte Sendung mit Lach- und Sachgeschichten, in der vor allem Erklärvideos für Kinder im Mittelpunkt stehen. Der Amateurfunk stand schon mehrfach dort auf der Liste des WDR-Fernsehteams. Das Internetmagazin Hackaday berichtet über einen neuen Distanzrekord einer LoRa-Funkstrecke über 1336 Kilometer. Der Rekord wurde in der Nähe der portugiesischen Küste aufgestellt, von wo aus LoRa-Funkbarken auf einem Fischerboot und dessen Bojen ein Tor zu den spanischen Kanarischen Inseln öffnen konnten, berichtet das Magazin. Die leitfähige Meeresoberfläche war ein hervorragendes Hilfsmittel für diese ungewöhnlich weite Ausbreitung. Funkamateure wissen jedoch aus Erfahrung, dass es vor allem im Herbst oft zu sogenannten Inversionswetterlagen kommt, wo sich Warmluft über kältere Bodenluft schiebt. Dies führt regelmäßig zu starken Überreichweiten auf den UKW-Bändern. So werden auf 2 Metern und 70 Zentimetern oft Stationen in Mittelschweden oder Schottland erreicht. Diese Inversionsüberreichweiten scheinen auch bei diesem neuen LoRa-Rekord die entscheidende Ursache gewesen zu sein, so Hackaday weiter. Der neue Distanzrekord bricht einen früheren Rekord zwischen Deutschland und Polen. Unter LoRa bzw. auch LoRaWAN versteht man ein Long Range Wide Area Network, wobei energieeffizientes Senden von Daten über lange Strecken stattfindet. LoRaWAN definiert das Kommunikationsprotokoll und die Systemarchitektur für das Netzwerk. Im Bereich des Amateurfunks wird LoRa beispielsweise für die Positionsdatenübertragung oder telemetrische Aufgaben verwendet. Den vollständigen Bericht finden Sie auf der Webseite von Hackaday. Das ZDF machte in seiner Sendung Volle Kanne den Amateurfunk zum Thema. In der Sendung vom Donnerstag, dem 21. September, hat ein Kamerateam Andreas, Delta Lima 1 Echo Alpha Romeo und Erhard, Delta Lima 5 Juliet Quebec, bei einer CW-POTA-Aktivität im Park von Schloss Benrath gefilmt. Zufällig fand am gleichen Wochenende der SSB Field Day statt. Somit konnten 2 verschiedene Betriebsarten und Outdoor-Aktivitäten gezeigt werden, ebenso wie ein Field Day mit Contest-Betrieb aus einem Zelt und weit ab von Steckdosen funktioniert. POTA steht als Abkürzung für Parks on the Air und ist ein Aktivitätsprogramm, Parks weltweit mit Amateurfunk zu aktivieren. Der Beitrag ist eher wenig technisch und mit viel Augenzwinkern für das Frühstücksfernsehen produziert. Die ganze Sendung wird noch eine Weile in der Mediathek verfügbar sein und der Bericht über den Amateurfunk beginnt etwa bei 56 Minuten. Der DARC-Distrikt Ruhrgebiet bietet ab dem 21. Oktober einen letzten Aufsteigerlizenzkurs von der Klasse E zur Klasse A online nach dem alten Fragenkatalog an. Ab Mitte des Jahres 2024 ändern sich die Prüfungsfragen der Bundesnetzagentur, daher muss eine Umstellung der Lehrinhalte erfolgen. Der geplante Kurs basiert auf den Unterlagen des DARC-AJW-Referats, wird von mehreren Referenten aus dem Ruhrgebiet vermittelt und findet an 16 Kurstagen jeweils samstags von 15 bis 17 Uhr statt. Mit einer zweiwöchigen Weihnachtspause. Als Online-Plattform dient der DARC-Treff. Eine Teilnahme ist bundesweit online einfach mit dem PC möglich. Voraussetzung ist eine Mitgliedschaft im DARC. Wer Interesse an dem Aufsteigerkurs hat, melde sich bitte bei Holger Asmussen, Delta Golf 6 Echo Delta, per E-Mail, der auch wieder das Mentoring leitet. Die E-Mail-Adresse lautet deltagolf6echodelta@darc.de. Ich wiederhole, deltagolf6echodelta@darc.de. 30 Jahre wurde daran entwickelt, nun beginnt der Bau. Der Bau des SKAO, Square Kilometer Array Observatory. Das ist ein Array von Radioteleskopen unterschiedlichster Bauart. Man weiß ja so schon, dass die Auflösung von Radioteleskopen zunimmt, wenn man nicht nur eine Antenne aufstellt, sondern mehrere in möglichst großem Abstand. Das wirkt dann wie eine Antenne, die so groß ist wie der Abstand, mit entsprechend größerer Richtwirkung, im Extremfall fast den halben Erdball entfernt voneinander. Das SKAO geht noch einen Schritt weiter. Hier werden auf 5 Kontinenten Antennen aufgebaut, nur in der Antarktis nicht, und diese auch noch in verschiedenen Frequenzbereichen. Der Bau wird nun in Südafrika und in Australien begonnen. In Südafrika in der Karoo-Region am Nordkap, in Australien am Murchisonshire. Diese beiden Regionen wurden ausgewählt, weil sie recht abgelegen sind und dadurch wenig störende Funksignale zu befürchten sind. Auch Störungen durch Mobiltelefone sind da eher weniger wahrscheinlich, weil dort kaum Menschen leben. In Südafrika werden Frequenzen zwischen 350 MHz und 15,4 GHz erfasst. Dafür werden klassische Parabolantennen verwendet, jeweils 15 Meter groß, 3000 Stück sind insgesamt vorgesehen. Der Frequenzbereich wird SKA-MID genannt für den mittleren Bereich. Es wird also auch noch Antennen für höhere Frequenzen geben, was außerdem interessant ist, gerade für Funkamateure, es wird auch Antennen für niedrigere Bereiche geben. Die in Australien aufgestellt werden, da nennt sich der Bereich SKA Low und die arbeiten zwischen 50 MHz und 350 MHz, also eigentlich im klassischen UKW-Bereich von 6 bis 1 Meter ungefähr. Das sind dann keine Parabolantennen, sondern das sind klassische Richtantennen, etwa 2 Meter hoch. Und auch hier sind Tausende vorgesehen, mit insgesamt mehr als 130.000 Antennen. Die erste Phase des Projekts soll bis 2028 fertig sein. Bis 2024 ist eine erste Stufe mit 4 Parabolantennen in Australien und 6 Antennenstationen in Südafrika geplant. Außerdem werden in das System auch ältere Anlagen mit integriert. Es soll also langfristig alles zusammengeschaltet werden, was an Radioteleskopen existiert. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta. Das waren wieder unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Und nun ein Musikwunsch aus Hamburg, und zwar von Bernie, Delta Lima 6, X-Ray Bravo. Wir sollten nochmal Chris Andrews mit Carol OK spielen. Bernie schreibt, dieser Song erinnere ihn an seine schöne Jugend-Radiozeit, wo er damals Ende der 1960er Jahre immer Radio Luxemburg auf 1440 Kilohertz gehört hat. Und zwar mit einem kleinen japanischen Taschenradio mit gerade einmal 9 Transistoren, das er von seinen Eltern zum Geburtstag geschenkt bekam. Na Bernie, dann frischen wir deine Erinnerungen wieder auf und hier kommt dein Wunsch. So long, long way to Carol OK. If I don't run, it'll take all day. She never promises to wait. But I love Carol, Carol OK. So long, long way to Carol OK. I know that she won't wait all day. So you see, I can't be late. She makes me groovy, groovy, talky, talk. She takes my money, but I don't care, I never mind. I've never been a meanie, meanie, miser kind. drives me wild. She drives me wild. It's a long, long way to Carole Cave. If I don't run, it'll take all day. She never promises to wait. But I love Carole, Carole Cave. It's a long, long way to Carole Cave. She does to me, it makes it very easy to be good to me. My wild-eyed baby, she's mine, oh my, she's re-petite. My sugar, sugar, she's so sweet and good to me. Drives me wild, she drives me wild. It's a long, long way to Carole Cave. If I don't run, it'll take all day. She never promises to wait. But I love Carole, Carole Cave. It's a long, long way to Carole Cave. Jahre Rundfunk in Deutschland. Meilenstein der Technik. In Deutschland begehen wir in diesem Jahr ein ganz besonderes Jubiläum. Der Rundfunk wird genau 100 Jahre alt. Am 29. Oktober 1923 starteten im Berliner Foxhaus die ersten regelmäßigen Radiosendungen in Deutschland. Was damals in der sogenannten Funkstunde von 20 bis 21 Uhr recht bescheiden begann, hat sich im Laufe der Jahre zu einem ganzen Medienzweig ausgebreitet. Das Radio krempelte das Leben der Menschen gewaltig um. Es war eine technische Revolution. Um jedoch die technischen Entwicklungen rund um den Rundfunk zu verstehen, muss man einen Blick zurück in die Vergangenheit werfen. Einen solchen eröffnet Ihnen nun wieder unser Newcomer-Autor Tjörven Moser aus Hamburg in einer weiteren Episode zum Thema Rundfunktechnik im Wandel. Mit der Erfindung des Radios, also so in etwa ab dem Jahr 1920, strahlte man die Sendungen durchweg auf Lang- und Mittelwelle aus. Und zwar in Amplitudenmodulation. Andere Verbreitungstechniken gab es damals noch nicht. Gemeint ist der Wellenbereich von 150 bis 1600 kHz. Er hat den Vorteil einer besonders großen Reichweite. Je nach Sendeleistung konnte man durchaus einige hundert Kilometer überbrücken, nachts sogar noch mehr. Mit einem Dutzend Sender konnte ein Land wie Deutschland vollständig flächendeckend versorgt werden. Die hohe Reichweite der Lang- und Mittelwellen ist umgekehrt aber auch ein Problem. Die Sender überlagern sich gegenseitig, sodass man einen gewissen Schutzabstand zum Nachbarsender braucht. Aus diesem Grund wurden von der Internationalen Fernmeldeunion, abgekürzt ITU, sogenannte Wellenpläne aufgestellt, um möglichst viele Sender störungsfrei betreiben zu können. Der erste Wellenplan wurde am Sitz der ITU in Genf aufgestellt und trat am 14. Oktober 1926 in Kraft. Er sah im Mittelwellenbereich von 500 kHz bis 1500 kHz 99 Kanäle mit einem Frequenzraster von 10 kHz vor. Bereits 3 Jahre später, also 1929, musste aufgrund des immer knapper werdenden Platzes im Äther beim sogenannten Prager Wellenplan das Frequenzraster im größten Teil der Mittelwelle auf 9 kHz reduziert werden. Der darauf folgende Luzerner Wellenplan koordinierte im Jahr 1933 erstmals alle Lang- und Mittelwellenfrequenzen für den Rundfunk in Europa und den angrenzenden Mittelmeerraum. Damals wurde das 9 kHz Frequenzraster für den gesamten Frequenzbereich festgelegt, was bis heute gilt. Eine besondere Bedeutung für die Entwicklung der Rundfunktechnik hatte allerdings der Kopenhagener Wellenplan aus dem Jahr 1948. Wegen der von vielen als ungerecht betrachteten Neuordnung der Frequenzen wurde er von einigen teilnehmenden Staaten, beispielsweise Österreich, Luxemburg, Schweden und der Türkei, nicht unterzeichnet. Deutschland durfte als Kriegsverlierer an der Konferenz nicht einmal teilnehmen. Somit wurden ihm nur sehr wenige Frequenzen zugeteilt, was eine Katastrophe für die Rundfunkversorgung bedeutet hätte. Der Plan trat am 15. März 1950 in Kraft. Aber die Ingenieure fassten diese aus heutiger Sicht diskriminierenden politischen Beschlüsse als Chance auf. Sie zeigten der Radiowelt, wo die Welle langläuft. Als Reaktion auf den Kopenhagener Wellenplan ging am 28. Februar 1949 der erste europäische UKW-Sender in Betrieb. Und zwar in der Nähe von München. Auf 90,1 MHz sendete fortan der Bayerische Rundfunk parallel zu seinen Mittelwellen aus. Die Sendeleistung betrug 300 Watt. Innerhalb eines ganzen Jahres wurde daraufhin in Deutschland und auch in Österreich ein ganzes UKW-Sendenetz aufgezogen. Bereits 1952 galt es als komplett flächendeckend. Die Radiohörerinnen und Radiohörer konnten den Rundfunk nun in brillanter Qualität empfangen. Und so senden sie noch heute unsere UKW-Rundfunksender. Und ich wage mal eine Prognose, meiner Meinung nach auch noch für viele weitere Jahre. Denn wieso sollte man durch eine Abschaltung Millionen Radios über Nacht auf den Elektroschrott schicken? Die Lang- und Mittelwellen allerdings sind in Europa mittlerweile auf dem Rückzug. In Deutschland wurden die letzten Sender im Jahr 2015 abgeschaltet. Der letzte Wellenplan wurde übrigens im Jahre 1975 wiederum in Genf aufgestellt und gilt bis heute. Wahrscheinlich so lange, bis der letzte die Antenne abklemmt und das Licht ausmacht. Vor dem großen Tor steht eine Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili. wenn sich die später Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marley, mit dir. Das war gerade Marlene Dietrich mit Lili Marlene. Das Lied stammt ja in etwa aus dem Zeitraum, den ich gerade bei den Wellenplänen öfter erwähnt habe, also Anfang der 30er Jahre. Natürlich ist es etwas gewagt, diesen Song zu spielen. Er wurde ja auch 1942 in Deutschland verboten, aufgrund des Textes und wahrscheinlich auch aufgrund der politischen Einstellung der Sängerin. Dazu sage ich gleich nochmal was. Heute ist das Lied aber tatsächlich Liedgut der Bundeswehr, also besteht da eigentlich auch kein Grund zur Kritik mehr. Ja, Marlene Dietrich, das war ja wirklich eine sehr interessante Persönlichkeit. Sie war ja auch Schauspielerin, vielleicht kennen Sie den Film Der blaue Engel, da hat sie ja die Hauptrolle gespielt. Und sie war tatsächlich eine der wenigen deutschen Schauspielerinnen, die international erfolgreich waren, also wirklich mit Hollywood-Karriere und so weiter und so fort. In Deutschland hat sie sich allerdings bei einigen Leuten etwas unbeliebt gemacht, dadurch, dass sie den Nationalsozialismus nicht unterstützt hat und das auch offen zugegeben hat. Stattdessen ist sie nach Amerika gegangen und hat für die US-Soldaten gesungen. Ich möchte jetzt gerne noch ein Lied von Marlene Dietrich spielen, nämlich Sag mir, wo die Blumen sind. Das existiert sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Und ich habe mir gedacht, weil Marlene Dietrich Anfang der 30er Jahre, also der Zeitraum, der für die Entwicklung des Rundfunks sehr entscheidend war, nach Amerika gegangen ist, könnte man doch diese beiden Versionen zu einer Version zusammenschneiden. Und genau das habe ich gemacht. Also wir hören jetzt einen Teil der deutschen und einen Teil der englischen Version von Sag mir, wo die Blumen sind. Bleiben Sie dem Radio treu, Ihr Tjorven Moser. Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Where have all the young men gone? Long time passing. Where have all the young men gone? Long time ago. Where have all the young men gone? Gone to soldier everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the soldiers gone? Long time passing. Where have all the soldiers gone? Long time ago. Where have all the soldiers gone? Gone to graveyards everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? where have all the graveyards gone? Long time passing, where have all the graveyards gone? Long time ago, where have all the graveyards gone? Gone to flower everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Young girls pick them, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Technik auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt. Liebe DXer und Funkamateure, wenn man heute mal so über die Mittelwellen- und Langwellenbänder dreht, dann kann einem schon ganz wehmütig zumute werden. Kurz gesagt, dort tut sich nicht mehr viel. Speziell tagsüber herrscht auf der guten alten Mittelwelle heute gähnende Leere. Hier im Raum München, wo ich wohne, ist kein einziger Sender mehr zu hören. Zwar ändert sich das nach Einbruch der Dunkelheit, dann kommen mit dem Verschwinden der D-Schicht noch einige Sender zum Vorschein. In vielen europäischen Ländern war man wohl nicht so töricht, die Mittelwellen alle abzureißen. Sie dienen nach wie vor der Flächenversorgung oder für Notfälle. Ein gutes hat es ja. In den Nachtstunden kann man mittlerweile viele Sender aus Afrika und Asien hören, die früher von den europäischen Platzhirschen überdeckt wurden. Ein ganz anderes Bild ergibt sich jedoch auf anderen Kontinenten. Unser Hörer Wolfgang Hirler, Delta Lima 8, Mike Delta Hotel, hat unserer Redaktion vor kurzem eine E-Mail geschickt mit einem interessanten Hinweis. Es gibt weltweit Dutzende sogenannte Kiwi-SDR-Empfänger, mit denen man in das Frequenzband hineinlauschen kann. Ein solcher steht beispielsweise in Indianapolis, Indiana. Wenn man da mal auf die Mittelwelle dreht, erlebt man ein blaues Wunder. In den USA ist die Mittelwelle noch voll von Stationen. Dicht an dicht ist dort drüben alle 10 Kilohertz ein Sender zu hören und das Ganze auch tagsüber. Was für ein Unterschied zu Deutschland, wo man in den letzten Jahren einfach alles platt gemacht hat. Aber warum spielt nun die gute alte Mittelwelle in anderen Ländern noch so eine große Rolle? Nun, die Antwort ist recht einfach. Es ist eine Eigenschaft, die dem analogen AM-Radio noch immer einen Platz in der Technik einräumt. Es sind die überaus großen Reichweiten der Wellen im Bereich von 1 MHz. Die üblichen UKW-Sender erreichen unter günstigsten Bedingungen, etwa bei der Installation auf diversen bayerischen Bergen, rund 200 Kilometer Reichweite. Im Flachland ist es dort gleich bedeutend weniger, dort rechnet man meist nur mit 40 bis 50 Kilometern, dann muss ein neuer Mast her. Ganz anders die Mittelwelle. Dort ist die erzielbare Reichweite überwiegend von der eingesetzten Sendeleistung abhängig, neben anderen Faktoren wie dem Standort, der Frequenz, den Erdungsverhältnissen und auch der Antennenhöhe. Zur Abschätzung der Mittelwellenreichweite gibt es sogar eine ITU-Norm. Es macht auch einen Unterschied, ob wir uns in den mittleren Breiten oder in den Tropen befinden. Bei letzteren hat man es oft mit hoher Gewittertätigkeit zu tun und die erforderlichen Feldstärken sind deutlich höher als beispielsweise in Nordeuropa. Der Versorgungsbereich eines Langwellen- oder Mittelwellensenders wird, von Ausnahmen abgesehen, durch die Reichweite der Bodenwelle bestimmt. Die nur nachts auftretende Raumwelle, die in wesentlich größeren Entfernungen einen Empfang ermöglicht, ist meist nur ein praktischer Nebeneffekt. Oft verursacht die Raumwelle aber große Probleme. Bei starken Sendern kann es in einem bestimmten Entfernungsbereich zu starken Interferenzen zwischen Raum- und Bodenwelle kommen, wodurch die Signalstärke stark schwankt. Durch spezielle steilstrahlende Antennenkonstruktionen versucht man aber, diesen Effekt gering zu halten. Wie weit reicht nun im Schnitt ein Mittelwellensender, wenn man laut oben zitierter ITU-Norm eine Empfangsfeldstärke von 77 dB über 1 Mikrovolt zugrunde legt? Nun, das ist schon einiges. Mit einem einzigen Kilowatt Sendeleistung gelingen über mittlerem Erdboden bereits 30 bis 40 Kilometer Reichweite. Geht man auf 10 Kilowatt, was eher noch bescheiden ist, kann man laut Planungstabelle schon ca. 70 bis 80 Kilometer sicher versorgen. Damit liegt man schon bedeutend höher als UKW. Bei einem mittelprächtigen Sender mit 100 Kilowatt sieht es dann schon richtig gut aus. Hier sind ca. 160 Kilometer Reichweite möglich. Viele werden sich noch an den 801 kHz Sender des Bayerischen Rundfunks erinnern, der 2015 abgeschaltet wurde. Diesen konnte man noch am Bodensee und im österreichischen Linz bestens aufnehmen. Wenn man sich aber nun mal einen dicken Boliden anschaut, also 1 Megawatt, dann liegt man bei rund 300 Kilometer sicherer Reichweite. Das entspricht nicht weniger als 282.000 Quadratkilometer Fläche, fast die ganze Bundesrepublik Deutschland. Mit einem einzigen Sender wohlgemerkt. Wollte man diese Fläche mit UKW versorgen, bräuchte man mindestens 100 Standorte. Der Aufwand und Stromverbrauch ist deutlich höher, von der nötigen Infrastruktur ganz zu schweigen. Dies zeigt sehr eindrucksvoll, dass man mit nur wenigen Mittelwellensendern große Gebiete versorgen kann. Dies ist auch die Erklärung, weshalb in USA und in Australien wohl für lange Zeit die Mittelwelle ihren Platz behalten dürfte. Einfach deshalb, weil es kaum anders gelingt, solch riesige Länder zu versorgen. Wenn Sie noch einige Besonderheiten zur Sendetechnik auf Mittelwelle erfahren wollen, dann bleiben Sie dran. Zunächst aber einen Lobgesang auf das Mittelwellenradio. Hier ist die britische Band à la carte mit Radio. D-A-R-C Radio, your favorite station. Morning, hi-fi radio drive. We are on the hit line. Life is half as hard when every day's got a song to start. Try the modulation, dancing in the streets. Give a chance to dance with all the guys you meet. Lend an ear to fancy pretty little tunes. Then you can hang on till the hören Radio DARC. Heute möchte ich Ihnen mal die Sende- und Empfangstechnik von Mittelwellensendern näher beleuchten. Ein entscheidender Faktor für hohe Reichweite ist die eingesetzte Antenne. Hier gibt es eine ganze Reihe von üblichen Techniken. Die Mittelwelle hat eine Wellenlänge von 600 bis 200 Metern. Das bedingt recht große Antennen. Ein Lambda-Viertelstrahler schlägt im Schnitt mit 225 Metern Höhe zu Buche. Diese sogenannten Marconi-Strahler setzt man aber nur bei relativ geringen Sendeleistungen für kleinere Sender ein, weil diese ein sehr gutes Erdnetz benötigen, damit der Wirkungsgrad ausreichend hoch bleibt. Hier kommt meist ein gegen Erde isolierter Mast zum Einsatz, der mehrfach abgespannt ist. Er wird gegen ein sogenanntes Radial-Erdnetz erregt. Deutlich mehr Wirkungsgrad erzielt man mit einem vertikalen Halbwellendipol, der in der Mitte eingespeist wird. Solche Sendemasten müssten demzufolge 250 bis 300 Meter hoch sein und sind in der Mitte durch einen Isolator unterbrochen. An diesem wird die über ein Koaxkabel zugeführte Hochfrequenz eingespeist. Die Lambda-Halbe-Technik hat einen exzellenten Wirkungsgrad. Fast die gesamte HF wird auch in die Luft gebracht. Und das fast unabhängig von den Bodenleitverhältnissen. Ein Nachteil sind aber die sehr hohen und sehr teuren Masten. Noch etwas raffinierter sind mehrfach speisbare vertikale Masten, die durch Isolatoren unterbrochen sind. Ein Beispiel für so eine Technik fand sich in Ismaning bei München. Dort stand bis zu seiner Sprengung im Jahr 2017 ein 171 Meter hoher, gegen Erde isolierter Stahlmast. Je nach Einspeisung konnte man das Abstrahldiagramm verändern. All diese Lösungen dienen ausschließlich der Bodenwellenversorgung. Mit Einbrechen der Dunkelheit kommt zusätzlich noch die Raumwelle zum Tragen. Hier gab es Sender, die nachts auf einen speziellen steilstrahlenden Kreuzdipol umgeschaltet haben, um alle Sendeleistung ausschließlich in die Raumwelle zu stecken. Das bewirkte viele tausend Kilometer Reichweite. Ein Beispiel hierfür war der ehemalige Sender Mainflingen bei Frankfurt auf 1539 kHz. Nachts kam ein Kreuzdipol zum Einsatz, der an 5 je 88 Meter hohen Masten befestigt war. Zum Schluss möchte ich noch eine bauliche Besonderheit erwähnen, und das ist der sogenannte Blaw Knox Sendeturm. Das ist ein abgespannter, selbststrahlender Sendemast für Mittelwelle in Form einer Doppelpyramide. Er ist gegen Erde isoliert und wird als vertikaler Halbwellendipol ausgeführt. Der Name kommt von dem 1917 gegründeten Stahlbauunternehmen Blaw Knox nahe Pittsburgh, Pennsylvania. Diese Firma nahm auch spezielle Sendemasten in seine Produktpalette auf und entwickelte in der Folge rasch einige innovative Antennenvarianten, welche damals bestehende technische Probleme zu lösen versuchten. Am 30. Juni 1930 wurde der als Doppelpyramide ausgeführte Sendemasttyp zum Patent angemeldet. Als wichtigstes Merkmal nannten die Entwickler in ihrer Patentschrift, dass wegen der stabilen Bauweise des Mastes nur in einer Ebene abgespannt werden müsse. Damit konnte vermieden werden, dass über die früher üblichen vielfach abgespannten Masten an den Seilen zu viel Senderenergie in den Boden abgeleitet werde. Zu den patentierten Merkmalen gehört auch eine mit Hilfe eines Elektromotors ein- und ausfahrbare Mastspitze, um eine optimale Abstimmung an die Sendefrequenz zu ermöglichen. In der Folge entstanden zahlreiche Sendemasten dieses Typs in den USA, aber auch in Europa. Die erste Anlage dieser Bauart in Europa unter der Verwendung von Blaw Knox Sendemasten entstand im Winter 1932-33 am Bisamberg bei Wien. Die Betriebsaufnahme erfolgte am 28. Mai 1933 und am 13. April 1945 wurden die beiden Masten durch abziehende SS-Truppen gesprengt. Sowohl in den USA als auch in Europa sind immer noch einige Blaw Knox Sendetürme erhalten. Der Mittelwellensender Laki Hegyi in Ungarn ist eines der bekanntesten Beispiele. Der mittlerweile unter Denkmalschutz stehende 314 Meter hohe Mast wurde 1933 erbaut und war zum Zeitpunkt seiner Errichtung die höchste Stahlkonstruktion der Welt, deutlich vor dem Pariser Eiffelturm. Er strahlte bis 2006 das Programm von Budapest 1 mit 100 Kilowatt Sendeleistung aus und wird seitdem für das europäische Rundsteuersystem EFR genutzt. Über Letzteres habe ich im Rahmen der Technikecke schon einmal referiert. Wie man sieht, die Mittelwelle ist immer noch nicht tot, zumindest außerhalb von Europa und für Spezialanwendungen. Und ich hoffe, das wird auch weiter so bleiben. So, das war wieder mal ein spannender Einblick in die Technik. Schöne Grüße, Eva Maria, Delta Golf 9, Mike Fox Golf. DARC Radio, your favorite station. Der Deutsche Amateur Radio Club sendet jede Woche ein DX-Magazin auf Kurzwelle. Die X-Meldungen, Technik und aktuelle Berichte aus der Funkwelt. Schalten Sie ein. Infos unter www.darc.de. Funkwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage. In der Anfangszeit des Radios, etwa bis 1950 herum, waren die Lang- und Mittelwellen das Maß aller Dinge für die Verbreitung der Sendungen. Diese bieten stabile und zuverlässige Versorgung, vor allem über die Bodenwelle im Nahbereich. Ganz anders aber auf der Kurzwelle, denn hier kommt die Raumwelle über die Ionosphäre ins Spiel. Nur sie ermöglichen Versorgung über weite Distanzen. Wenn Sie diese Sendung über eine unserer Kurzwellen hören, dann ist das genau diese Ausbreitungsform. Und wie die Bedingungen hierfür aktuell so sind, darauf wirft nun wieder unser Funkwetterspezialist Christian Reiber, Delta Lima 8 Mike, Delta Whiskey, vom HF-Referat des DARC, einen genaueren Blick. Die Sonnenaktivität lag letzte Woche wieder auf dem Niveau der Vorwochen. Der solare Flux pendelte zwischen 150 und 160 Einheiten und die Flairtätigkeit nahm etwas zu. Die höchste nutzbare Frequenz schraubte sich weiter nach oben. An vielen Tagen ging es bis 35 MHz und sogar darüber hinaus. Das bedeutete dann stabile Ausbreitung auf dem 10-Meter-Band vom späten Vormittag bis Sonnenuntergang und natürlich öffneten auch alle anderen oberen Bänder. Auch der Sonnenwind hatte in der letzten Woche ein Einsehen. Abgesehen von einigen kurzen aktiven Phasen blieb es ruhig und vor allem ohne Magnetsturm. Nachts bleibt aktuell das 20-Meter-Band auf jeden Fall noch in der ersten Nachthälfte offen und 30 Meter schließt gar nicht. Für die nächste Woche können wir mit einer Fortsetzung dieser Bedingungen rechnen. Die derzeit aktivsten Regionen auf der Sonne bleiben uns noch erhalten und von der Sonnenrückseite rücken weitere Regionen nach, sodass der solare Flux sogar eine leicht steigende Tendenz hat. Kleinere koronale Masseauswürfe sorgen immer wieder für Stoßfronten im Sonnenwind, die dann einige Stunden erhöhte Unruhe ins Erdmagnetfeld bringen, aber im Moment ist nichts unterwegs, dem man zutrauen würde, dass es mehr auslösen könnte. Im Herbst gibt es häufig besondere Expeditionen und mit dem Abflauen der Pandemie hat ihre Zahl wieder deutlich zugenommen. Auf Platz 27 der Most Wanted Liste steht Swains Island. Es wird vom 5. bis 17. Oktober von einem 10-köpfigen Team unter der Leitung von DL6JGN und PA3EWP aktiviert. Das Rufzeichen ist Whiskey 8 Sierra. Swains Island ist ein Atoll im Zentralpazifik, das zu amerikanisch Samoa gehört. Es liegt etwa 1400 Kilometer nordwestlich der Fidschi-Inseln und misst gerade mal 1,8 mal 1,4 Kilometer. Von Deutschland aus sind es auf dem kurzen Weg knapp 16.000 Kilometer in Richtung 359 Grad. Der Signalweg führt also schnurstracks über den Nordpol und macht Swains Island nicht nur reise-, sondern auch funktechnisch zu einem höchst anspruchsvollen Ziel. Auf 17 bis 10 Meter kann man sich die meisten Chancen ausrechnen und dabei hängt es in erster Linie davon ab, wie hoch die Ionisation über den Polargebieten und wie ruhig das Erdmagnetfeld ist. Morgens gegen 6 Uhr UTC ist 20 Meter interessant, sofort nachdem es geöffnet hat, kurz darauf dann auch 17 Meter. Bis 15 Uhr UTC sind dann bei guten Bedingungen alle oberen Bänder ein Kandidat. Bei Sonnenuntergang bietet 20 Meter noch einen Pfad via Greyline. Bei solchen Zielen ist auch immer der Blick auf den langen Weg über den Südpol interessant, der hier gegen 7 und 19 Uhr UTC ein Fenster bietet. Auch hier auf den oberen Bändern. Je höher, desto besser. 2300 Kilometer östlich von Swains Island liegt Französisch-Polynesien mit seiner Hauptinsel Tahiti, vielleicht der Inbegriff der Südsee. Hier aktiviert ein 6-köpfiges deutsches Team noch bis zum 15. Oktober unter Tango X-Ray 6 Delta 160 bis 10 Meter. Obwohl das für uns auch Zentralpazifik ist, stellt sich der Signalweg anders dar. Das zeigt schon die Beamrichtung 327 Grad. Dieser Pfad ist zwar etwa genauso lang wie der nach Swains Island, verläuft aber 20 Breitengrade südlicher und damit viel weniger polnah über Südgrönland, Zentralkanada und Kalifornien.